was die Olympischen Spiele des Altertums für die damalige um das Mittelmeer geordnete Welt bedeuteten, werden die von Baron Coubertin ins Leben gerufenen Spiele unserer Zeitrechnung von einer Olympiade zur anderen in noch höherem und umfassender Maße für die heutige Welt werden. Nicht nur den im griechischen Lebensraum und später im römischen Weltreich vereinigten Stämmen, sondern Völkern der ganzen Erde werden sie Glaube und Hoffnung beleben auf eine Welt friedlichen Strebens, friedlichen Ringens um die höchsten Güter von Körper, Geist und Seele. Die zu den Olympischen Spielen Berlins zusammenströmende Jugend aus mehr als 50 Völkern wird ein unvergessliches Erlebnis mit sich davontragen und erfüllt sein von Wochen, in denen sie bei allem heißen Ringen und Kämpfen doch im Gleichklang und in Freundschaft vereinigt waren. Dafür sind die herrlichen olympischen Sportstätten errichtet, dafür das olympische Dorf, das Dorf des Friedens in dem Zauber märkischer Landschaft erbaut, dafür wehen im gleichen Winde und gleichgerichtet die Fahnen aller Nationen, vereint mit dem Symbol des Weltfriedens, den 5 olympischen Ringen der olympischen Fahne. Lassen Sie mich hier einem heißen Wunsche Ausdruck geben, dass dem Begründer der Olympischen Spiele, Baron Pierre de Coubertin, gemäß dem Antrag des Internationalen Olympischen Komitees in diesem Jahre der Friedensnobelpreis verliehen werden möchte.